Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ungeziefer. Ich möchte mich mit euch über allerlei Ungeziefer-Geschichten unterhalten. Also welche Erfahrungen habt ihr schon gemacht mit Kakerlaken, mit Wanzen, mit Filzläusen, mit Ratten, mit irgendwelchem Getier, das doch ziemlich ekelhaft daherkommt oder uns ekelt? Wenn ihr mich anrufen wollt, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Ungeziefergeschichten heute Nacht bei Domian. Und wir fangen an mit Martin und der ist 21. Hallo. Hallo. Martin. Ja, also erstmal möchte ich mal sagen, Ratten sind kein Getier, würde ich sagen. Sind kein Getier, was denn? Die Zuchtratten aus dem Zoogeschäft, die schönen, das sind super nette Wesen. Wesen, okay. Und die haben mich auch beschützt vor mancherlei Ungeziefer. Aha, inwiefern? Also pass auf, in meiner früheren Wohnung, das war vor einem halben Jahr ungefähr, ja, da hatte ich eine Kellerwohnung gehabt. Mhm. Und also ich hatte ungefähr 30 Zentimeter noch ein Fenster gehabt, so ungefähr, also war ziemlich tief im Keller. Und da hatte ich halt irgendwie Kellerasseln gehabt und Kakerlaken. Da habe ich in dem Sinn gemerkt irgendwie, dass ich nachts halt schlaftrunken zum Kühlschrank oder Durst, irgendwie kein Licht an und auf einmal geht's knirsch unter einem nackten Fuß. Ja, es war eine Kakerlake. Ja, ja, das war eine Kakerlake. Davon hast du das Licht angemacht und die Kakerlake zappelte noch irgendwie. Nee, zappelte nicht. Nein, sie war voll drauf gelatscht. Irgendwie. Naja, auf jeden Fall, ich hatte halt eine Ratte gehabt. Wie, du hast als Haustier? Als Haustier, natürlich. Ach so. Ja, natürlich. Ach da, jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang, dass du eine Lanze gebrochen hast für die Ratten. Gerade. Ja, natürlich, das war eine super Ratte. Ja. Habe ich immer noch. Ja, okay, du hast eine Ratte, also gehabt das Haustier. Ja, und irgendwie hast du gesagt, irgendwie, meine Ratte frisst halt Spinnen und solche Sachen. Mhm. Also, sie stand halt am Fenster immer und wenn halt eine Spinne reinkam, irgendwie habe ich gesehen, beobachtet, dass sie halt immer die Spinnen gefressen hat. Mhm. Dachte ich, meine Ratte ist so und so süß und kommt halt immer wieder, da kann ich sie ruhig mal auf den Fußboden setzen in der Küche. Mhm. Für eine Nacht lang. Ja. Ja. Und ja, und zwei, drei Tage später irgendwie habe ich halt gesehen, dass halt nur noch Beinchen und diesen Chitinpanzer da rumlagen, die abgenagten. Ich dachte, das sind nur noch Skelette von Kakerlakenlagen, weil die Ratte... Nein, die ersten Kakerlaken hat sie ja richtig schön ausgenommen, also richtig schön gefressen. Also die Ratte hat sich an die Kakerlaken gemacht? Ja, natürlich, wie verrückt. Ich meine, wenn sie Spinnen frisst, warum die Kakerlaken? Frage ich mich eigentlich auch, ja klar. Ja. Und somit warst du dann ab sofort kakerlakenfrei, oder wie? Naja gut, irgendwie die Ratte hat natürlich nicht alle gefressen, weil ein Rattenmagen ist natürlich auch nicht so groß. Mhm. Irgendwie, ich war ja auch halt nicht der sauberste in der Wohnung, irgendwie, da stand schon mal der Abwasch rum so eine Woche. Mhm. Irgendwie, naja gut, muss auch mal machen. Ne? Auf jeden Fall hast du die Ratte eingesetzt gegen die Kakerlaken. Ja, und mit einem recht... Als Experiment mal so. Als Experiment und mit einem mäßigen Erfolg auch. Mit einem mit passablen sehr guten Erfolg. Ja. Ich meine, ich bin zwei, drei Monate später ausgezogen und in zwei, drei Monate irgendwie hatte ich kein Problem mehr damit gehabt. Hast du die Ratte immer noch, hast du gerade gesagt, ne? Ja, die habe ich immer noch. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht mehr zum Einsatz kommen muss in deiner neuen Wohnung. Nee, das hoffe ich auch nicht. Es ist auch keine Kellerwohnung mehr. Ich danke für deinen Anruf, Martin. Ja. Tschüss. Jo, danke schön. Ja, tschüss. Gerhard, 40 Jahre alt. Thema Ungeziefer heute Nacht bei uns. Hi. Ja, hi, der Gerhard. Aha. Ja, ich habe vor etlichen Jahren mal eine Sache gehabt. Und zwar war ich auf Fremdtour in der Nähe von meinem Elternhaus und habe mir da die berühmten Sackratten eingefangen. Wir nennen genau sie, weiß ich nicht. Wir nennen sie leger auch Filzläuse. Ja. Ja. Und ja, gut, ich komme wieder bei uns in den Ort. Man geht zum Hausarzt, man kriegt ein Gel, was auch sehr angenehm ist, weil die ganzen juckenden Stellen werden gekühlt, das Gel beißt nicht und so weiter. Jetzt sag mir mal, Gerhard, ich habe Gott sei Dank damit keine Erfahrungen bisher. Wie nimmt man das denn wahr? Wie bemerkt man das, dass man Filzläuse hat? Ja gut, es juckt es so weiter und wenn man sich mal Ruhe nimmt und guckt sich mal allein mal die schamende Haarung genau an, dann sieht man es auch krabbeln. Man sieht die sogar. Das sind kleine. Also so groß, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Ein bisschen suchen muss man. Ja. Ah, da ist eine. Aha, alles klar. Wissen wir Bescheid, was man morgen im Arzt erzählt. Notfalls sucht der, wenn es schluckt, und dann denkt er sich schon auch ein paar mögliche Ursachen, der findet die auch schnell. Ja, also sehr, sehr eklig, sehr unangenehm. Wenn man da hunderte oder tausende von diesen Läusen da unten rumkrabbeln hat. Was genau hast du dann getan? So, wie gesagt, zum Arzt gegangen. Mhm. Wenn ich so in die Apotheke gehe, zahle ich auch ein Schwein Geld. Auf Rezept ist die ganze Sache ja billiger. Zumindest war es das damals. Mhm. Und gut, der hat das Zeug da reingeschmiert. Wie gesagt, auch angenehm, weil er kühlt. Also eine Art Gel war das. Ja, das, man kann es ruhig sagen, ist immer dasselbe, was verschrieben wird. Das gibt es in verschiedenen Darreichungsformen. Das war das Yakutin. Mhm. Es war ein Markennamen, Werbung, ich weiß. Dafür gibt es andere Zeiten, aber lassen wir es mal. Okay, ja, und dann? Okay, dann? Ja, ich wieder auf Fremdtour und auch mal schön das Zeug da rein. Komm mal bei meiner Schwester vorbei. Die fragt als erstes, na, wie geht's deinen Haustieren? Mhm. Die sind jetzt platt. Komm wieder nach Hause und leg mich wieder in mein Bett. Genau, ein, zwei Tage, weiß ich nicht mehr genau. Es juckt. Ich guck nach. Da sind sie wieder. Im Bett, oder was? Genau, die Biester überleben unter anderem in Matratzen. Ah ja, also das heißt, wenn man sowas einmal hat, dann muss man wahrscheinlich das ganze Bett zumindest gut abziehen, kochen alles oder desinfizieren. Die Matratze war's, die Bettwäsche war es nicht, die war frisch. Wie bist du denn Herr geworden über die ganze Sache? Ja gut, ich weiß nicht, ob man die Matratzen desinfizieren kann. Auf jeden Fall bei einer Rosshaar-Matratze noch irgendwas reinstecken, ist ein bisschen affig. Was hast du denn gemacht? Meine Mutter hat gesagt, machen wir so ganz einfach, die Matratze kommt runter in den Garten, da gibt es heute Abend ein schönes Feuer, wir haben sie gegrillt, dann machen wir so los. Mhm. Warst du sie denn auch dann endgültig los? Ja, danach war ruhig, keine dritte Ansteckung mehr. Also, eine Geschichte, ja und? Und da gibt es noch so eine schöne Geschichte, das war in Marseille, da war ich mal mit Feuerspucken unter anderem unterwegs, auch mal wird irgendwas in der Richtung eingefangen. Mhm. Arzt, ja, erstmal finden, wo spricht einer Englisch oder Deutsch und so weiter. Das waren auch das probiere ich jetzt erstmal selber. Zum Arzt kann man immer noch rennen, weil die sind ja nicht giftig, die sind nur lästig. Das waren auch Filzläuse dann? Vermutlich. Ja, und wie hast du sie denn da losgekriegt? Ja, man sucht sich eine stille Ecke, wo man ausreichend Licht hat. Mhm. Auch wieder runter das Höschen. Schambehaarung muss nach oben stehen, also nicht gerade, wenn man senkrecht steht, dann steht die Schambehaarung zur Seite weg, dann nimmt man ein Feuerzeug. Also Schamhaare brennen wie Zunder, man sollte sich schon im Voraus wissen, was man tut. Ich glaube, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, das kann übel enden. Auf jeden Fall, die Sache mit dem Gel ist schon mal ein ganz guter Tipp gewesen. Zum Thema Ungeziefer, Gerhard war das, ich danke für deinen Anruf, tschüss. Jetzt geht's weiter mit Steffi, und Steffi ist 40, ich grüße dich. Ja, hallo Jürgen. Jetzt bin ich gespannt, was für eklige Dinge du uns zu erzählen hast. Ja, ganz furchtbar. Na? Also ich hatte vor circa 2 Wochen, fing das an, da habe ich morgens nochmal Frühstück gemacht für die Kinder und mich, mit Duschen gegangen. Ich hatte schon die Wurst, den Käse, Brot, alles wieder weggepackt gehabt. Ich komme nach dem Duschen runter, also stand nur noch die Butterdose und ein paar Brotkrümel müssen wohl noch auf dem Tisch gelegen haben. Und komme wieder runter und denke, es darf ja wohl nicht wahr sein. Da war der ganze Küchentisch voller Ameisen. Ach. Also, ja. Ameisen finde ich nicht ekelhaft. Nein, also... Ich möchte sie auch nicht auf dem Küchentisch haben, aber irgendwie haben sie was Putziges, ne? Ja. Und sie beeindruckt mich auch. Die sind so schön organisiert und die haben da ihre... so eine richtige soziale Struktur, ne? Ja, aber sind auch schön in geordneten Bahnen, schön unten aus der Fußleiste die Wand entlang gelaufen. Hochgegangen. Und haben sich an dieser, ich habe da noch so eine alte Decke drauf gehabt, keine schmutzige Decke oder sowas, sondern eine Decke, so eine Plastikdecke mit Nikoläusen und so drauf, weil mein Mann, der ist vor 2 Monaten gestorben. Ich habe da noch gar nicht geschafft, da irgendwie was Sommerliches drauf zu tun oder so. Auf jeden Fall haben die sich an dieser Decke richtig hochgeklammert und sind dann auf den Tisch. So, nun ist das kein appetitlicher Anblick, wenn man sie auch nicht so unästhetisch findet. Dennoch ist es nicht schön, Ameisen auf dem Tisch zu haben. Wie bist du dein Herr geworden über diese Ameisen? Ja, zuerst mal bin ich in den Baumarkt gefahren. Also ich habe erst mal die Ameisen so mit einem heißen Leder habe ich so weggewischt, soweit ich konnte. Der Rest hat sich dann irgendwie wieder zurückgezogen in diese Ritze, zwischen der Fußleiste. Die kamen aus dem Boden raus. Genau. Das ist ein Fachwerkhaus, wo wir hier wohnen. Mhm. Und da sind überall Löcher und Ritzen. Also da ist nicht hundertprozentig dicht. Baumarkt? Schon Baumarkt gefahren und habe mir Spachtelmasse besorgt. Bin ich nach Hause und habe so voller Tatenkraft die Ritzen da unten, wo sie rausgekommen sind, zugespachtelt. Ich hab gedacht, jetzt bist du so los. Pustekuchen? Ja, es war, ging auch ganz gut, bis dann so vereinzelt mal wieder irgendwo einer auf der Arbeitsplatte rumlief oder dann auf dem Fußboden. Mhm. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, im Moment bin ich so ganz los. Wie hast du es geschafft? Ja, wie habe ich es geschafft? Und zwar, nachdem sie dann erstmal sich im Brotkasten angesiedelt hatten. Ja. Und einen Tag später, nachdem ich sie dann ausgesaugt hatte und danach später riefen die Kinder mich auf der Arbeit an, Mama, du musst schnell kommen. Unter dem Mülleimer sind ganz viele Ameisen, da waren da schon 30 bis 50 Stück oder was. Also die kannst du gar nicht zuspachteln, da muss, nee, muss man kann dann... Man ja nicht mehr. Du hast irgendwas Besonderes gemacht, wenn sie jetzt nicht mehr da sind. Was hast du gemacht? Ja, ich habe erstmal Fresslack in der Apotheke gekauft. Fresslack? Ja, das muss ich speziell bestellen. Ja. Und zwar fressen die davon und bringen das dann wohl ins Nest zur Königin. Und sterben. Und dann wird das rotten die dann mit der Zeit aus. Mhm. Ne? Und so hast du es gemacht? Ja, ich habe das da schön hingetan. Und dann ist aber noch der Nachbar vorbei. Und ich hatte mir aber zur Vorsicht noch eine Dose Paral geholt. Ne? Dieses Spray, dieses giftige Spray, ja. Ja, ja, ich bin eigentlich nicht dafür. Ne? Aber So, jetzt hast du denen Fresslack gegeben und Paral benutzt? Nee. Paral hat dann mein Nachbar draufgesprüht, weil er meinte, er hat nur drei Ameisen. Aber meine Invasion wollte er sich gerne angucken und hat dann halt gesagt, das kann so nicht bleiben und hat dann alles mit Paral eingesprüht. Ja, und dann kamen sie aber danach, und dann habe ich meinen eigenen Hauseigentümer angerufen und der hat dann einen Kammerjäger gerufen und der ist rings ums Haus und hat dann so pinkfarbenes, das sieht ganz witzig aus, so pinkfarbenes Zeug ausgelegt. Mhm. Damit er also auch von außen angegriffen wurde. Ja, genau. Also, Fresslack war jetzt die Geschichte bei dir, dass du sie losgeworden bist. Nee, nicht durch den Fresslack bin ich sie nicht losgeworden. Nein, plus Kammerjäger. Plus Kammerjäger natürlich. Ja, Kammerjäger. Ja. Und das Nest, das war 20 Meter weiter oder was im Garten. Und die sind praktisch über die... über die Satellitenschüssel, wo da ist so eine Schlange. So sind die Ameisen. Über die Kabeln. Wer hat denn dieses Nest jetzt gefunden? Der Kammerjäger? Ja, ja, der hat alles untersucht. Nur ist Ruhe. Nur ist definitiv Ruhe. Bitte? Nur ist Ruhe. Nur hast du keine Ameisen. Ja, im Moment habe ich Ruhe. Also, wir hoffen. Es könnte sein, dass es eventuell noch zwei Wochen wieder losgeht. Wir hoffen, dass es nicht nochmal losgeht. Steffi, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Gut, tschüss. Jetzt ist Reinhard dran und Reinhard ist 31 Jahre alt. Hallo Jürgen. Zum Thema Ungeziefer. Ja, hallo Jürgen. Ja, Reinhard. Also pass auf, ich habe diese Woche Nachtschicht, seit langem mal wieder, aber vom Saugbagger. Wo? Auf dem Saugbagger, der auf so eine Kiesaufbreitung, weißt du, so eine Kiesgrube, ne? Auf einem Saugbagger? Moment, auf einem Saugbagger in einer, auf einem See oder was? Richtig, ganz genau. Ja. Es ist praktisch wie so ein riesen Staubsauger und statt Staub pumpe ich halt Wasser und Kies und Sand in die Gegend, ne? Warum tust du das? Ich arbeite halt in der Kiesgrube. Und das ist eine richtige Kiesgrube. Ja, richtig. Also ihr fördert da Kram unten raus, also Steine. Genau, richtig. Ja. Und das machen wir nachts deshalb, weil es vom Strom her günstiger halt ist, da ziemlich viel durchgeht. Ja. Und jetzt ist halt das Problem, das ist das Einzige, wo ich mich eigentlich mal so richtig verscheue bei dieser Nachtschicht. Mhm. Dieser Maschinenraum, der ist sehr feucht und sehr warm durch die Temperatur des Motors. Ja. Und das ist ein exzellentes Gebiet, sag ich mal, für Kreuzspinnen. Kreuzspinnen im Bagger? Im Saugbagger? Wo kommen denn die Kreuzspinnen her? Ja, wenn die klein sind, die fliegen ja durch die Luft mit ihren kleinen Fädchen da, ne? Wenn die so frisch ausgebrütet sind. Und irgendwie nisten die sich halt hier in diesem Maschinenraum ab. Ach. Und da haben natürlich optimale Gedeihungsmöglichkeiten. Und die werden teilweise so groß, und jetzt halte ich fest, du kennst doch diese runden Kroketten. Die man so essen kann. Ja, die so groß, also so der Bauch davon, der ist so dick. Und also ich selbst habe keine Angst vor Spinnen eigentlich, wenn ich solange ich sie unter Kontrolle habe, sag ich mal. Aber ab und zu, da reißt sich hier so ein Oscar vor meiner Nase ab, wenn ich hier auf diesem Maschinenpult bin. Und dann wird einem doch schon ganz schön anders. Da läuft einem eiskalt über den Rücken. Jetzt im Moment in dem Raum, in dem du bist. Ja, richtig, ganz sind da auch diese dicken Dinger? Ja, die kommen hier rein. Wir haben zwar so einen lärmgeschützten Raum hier, der ist ganz toll, wie so ein kleines Wohnzimmer, sag ich mal. Ja. Weil man ja schon die ganze Nacht hier drauf rumhockt. Aber man muss ja auch mal Fenster aufmachen, wegen Frischluft. Mhm. Und dann krabbeln die Dinger einfach schon mal da durch. Ne? Und du bist eigentlich ein hartgesottener Mann, der sich nicht vor Spinnen ekelt, aber das geht dann doch zu weit. Das geht zu weit, ja. Vor allem, ich habe meine Butterbrote hier teilweise auf den Kühlschrank legen, wenn man gerade am Essen ist. Und dann greift man da so rüber. Ja. Und vor allem purzelt so ein dickes Ding über dein Butterbrot rüber. Da vergeht ja auch zu dir noch der Appetit. Also, ist das nicht ein bisschen übertrieben, dass die so groß wie Kroketten sind? oder? Nein, ich kann dir, wenn du möchtest, ich mache dir gerne ein Foto davon und schicke euch das mal. Ja, gerne, rüber. Mach das mal, ja. Wir sind an Fotos immer interessiert, ja, gerne. Ja. Das kann ich machen. Kreuzspinne, wie genau sieht eine Kreuzspinne aus? Sind das so fette, schwarze Dinger? Ja, der Bauch vor allen Dingen, der ist fett. Ja. Es gibt also, die meisten haben sich also Angst vor diesen Schnellläufern, sag ich mal. Das sind eigentlich Spinnen mit kleinem Bauch und langen, behaarten Beinen. Mhm. Die tun ja nun keiner Seele was. Und Kreuzspinnen, die haben einen ganz dicken Bauch. Mhm. Man erkennt auch da die Maserierung auf dem Rücken. Das sieht immer aus wie so ein Kreuz. Mhm. Ach so, ja genau, ja, ja, genau. Und von was leben die denn da überhaupt bei dir in deinem Saugbagger? Ja, die haben hier keine natürlichen Feinde, also Vögel und so weiter, die kommen hier nicht hin. Aber hier sind sehr viele auf dem Wasser, ob durch das Licht nachts, kommen sehr viele Insekten dran. Mhm. Ah ja, klar. Das ist ein Paradies für diese Spinnen. Was würdest du schätzen, wie viel insgesamt im Moment sind in deinem Saugbagger? Also jetzt im Maschinenraum, ich jetzt einmal so einfach so durchziehe, mit den Nestern, also die Nester zähle ich mal einfach gar nicht. Ja. Also Spinnen, die ich jetzt so sehen kann, ich schätze mal so bestimmt 40, 50 Spinnen. Ey, ja. Also das wäre eine wunderbare Zwangstherapie, glaube ich, bei euch für Leute, die sich für Spinnen ekeln. Ne? Die sollten mal eine Nacht mit dir auf dem Saugbagger zubringen. Ja, ich habe schon mal versucht, meine Frau mitzunehmen. Ich sag, guck dir mal an, was ich da nachts mache. Sagst du, ich habe auch keine Angst vor Spinnen, meinst du, aber solange ich die Dinger nicht unter Kontrolle habe, dann komme ich kein Stück mit. Bring deiner Frau doch mal einfach eine Spinne mit nach Hause. Eine dicke, fette Spinne. Wollte ich schon, aber dann lässt du mich nicht rein. Reinhard, wie lange geht deine Schicht noch heute Nacht? Ja, die geht immer von abends 6 bis morgens 6, also lang durch die Bank durch. Und du hörst uns im Radio? Ja. Oder hast du so einen kleinen Fernseher, also Radio? Nee, Fernseher ist hier schlecht, aber Radio habe ich ja die ganze Nacht. Dann wollen wir dich jetzt nicht weiter von der Arbeit aufhalten. Ja, okay. Abhalten und wie geht ihr denn, das ist ja natürlich auch so die Frage überhaupt, wie geht ihr denn mit diesen vielen Spinnen um? Lasst ihr sie da gewähren oder schlägst du gerne auch schon mal die eine oder andere tot? Nein, totschlagen eigentlich nicht. Oder schmeißt sie raus aus dem Bagger? Nein, also in der Regel ist so, wenn ich hier anfange mit meiner Schicht, ich gehe immer einmal mit dem Besen durch, weil die spinnen ja auch tagsüber dann die ganzen Türen zu. Die muss man einmal mit dem Besen alle wegspinnen und so, also wegfegen. Und dann, naja, die nächsten Tag sind sie alle wieder da. Ne? Also lässt sie gewähren. Ja, ich lasse das. Das war das erste Interview von einem Saugbagger. Richtig. Ganz tolle Sache. Danke für deinen Anruf, Reinhard. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt Ungeziefer. Und ich möchte mich mit euch unterhalten über eure Erfahrungen mit Ungeziefer. Allerlei Getier gibt es da ja. Dinge, die die meisten Menschen vielleicht wirklich an den Rand des Mega-Ekels treiben. Was habt ihr schon erlebt? Telefonnummer 0180 5678 111. Es ist jetzt dann die Barbara und die Barbara ist 58 Jahre alt. Hallo? Ja, hallo Domian. Barbara, hallo. Ja, ich bin total aufgeregt. Ja. Und ich gucke immer die Sendung, ich bin Krankenschwester. Ja. Ich gucke immer die Sendung, wenn ich Spätdienst habe, dann kann ich am nächsten Morgen ausschlafen. Ah ja. Nur wenn ich Frühdienst habe, muss ich schon um 5 aufstehen. Das heißt, du hattest heute Spätdienst. Ja. Und willst mir was erzählen zum Thema Ungeziefer? Ja. Im Krankenhaus? Ja, haben wir viel Ungeziefer. Also jetzt nicht mehr. Wir waren bis vor 2 Jahren ein Notfallkrankenhaus. Mhm. Und ich war auf einer inneren Abteilung. Ja. Und da hatten wir zum Beispiel eine Frau bekommen, die kam vorher aus der Hautklinik und die hatte die Krätze gehabt. Mhm. Und die ist auf die Orthopädie gekommen und danach hat sie einen Schlaganfall bekommen und kam zu uns auf die innere Abteilung und war am ganzen Körper zerkratzt und die hat sich wirklich alles blutig gekratzt und dann haben wir sie an den Händen fixiert. Aber wenn wir sie fertig machen mussten, sie lag nur im Bett, sie musste gewaschen werden und gefüttert werden und alles. Wir haben sie zu zweien gedreht und haben unsere Ärztin gefragt, ja, wie sollen wir uns verhalten? Ja, ja, das wäre ausgeheilt von der Hautklinik her, ne? Mhm. Und ja, wir haben uns trotzdem Kittel angezogen und Handschuhe angezogen. Und aber durch das Drehen, wenn wir sie dann beim Drehen losgemacht haben, dann hat sie direkt sich in ihren Körper verkrallt und versucht zu kratzen. Mhm. Und wir wollten sie festhalten, dann hat sie um sich geschlagen. Mhm. Und dadurch kamen wir natürlich in Kontakt mit ihr, auch mit den Armen und so. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, wie du den Dreh zum Thema Ungeziefer bekommst. Ja, das sind Krätze, sind Parasiten. Krätze sind? Das sind ganz kleine Tierchen, die graben sich in die Haut ein und legen da ihre Eier. Das ist richtig, das juckt fürchterlich. Denn die legen in die Haut ihre Eier. Ja, die graben sich so kleine Gänge. Mhm. Das heißt, man kann sich da auch anstecken? Ja, natürlich. Und du hast sie angefasst? Ihr habt sie anfassen müssen? Ja, mussten wir, ja. Sieht man, die Tiere kann man aber nicht sehen. Die kann man nicht sehen. Ja. Es fing bei einigen Schwestern an, die kriegten kleine rote Tupfen auf den Armen. Mhm. Ja, dann haben wir erstmal mit Desinfektionsspray gesprüht. Aber Barbara, habt ihr sie denn nicht, diese Frau, mit Gummihandschuhen gewaschen? Ja, natürlich. Dennoch. Auch mit, wir haben uns Kittel angezogen. Mhm. Und haben die so, es hieß ja, es ist ausgeheilt von der Hautklinik. Bist du denn dann auch befallen worden? Ja, mich hat es dann am schlimmsten getroffen. Wie schlimm war es bei dir? Das fing auch erst auf den Armen an, dann juckte das um die Brustwarze rum und dann nachher, ich habe eine Narbe über den Schamhaaren, über den ganzen Bauch. Also der ganze Körper war befallen? Ja. Der ganze Körper, wie lange hat das denn gedauert, bis du wieder Herr wurdest? Ja, erstmal, wir mussten dann zu einer Fortbildung, weil wir ein Fachkrankenhaus geworden sind und für Rheumatologie und Orthopädie. Und ich sollte auf die Rheumatologie kommen, da sind wir ins Sauerland gefahren. Und dann habe ich das der Pflegedienstleitung gesagt, dass ich befallen bin von Kretze. Und da sagt sie, ich sollte mir dann Bettwäsche mitnehmen und sie hat mir Jakutin, das ist so eine Lösung, damit sollte ich mich einreiben über Nacht und dann nächsten Morgen die Bettwäsche wechseln. Ja, und das habe ich einfach nicht gemacht. Ich fahre doch nicht zu einer Fortbildung und nehme einen Haufen Bettwäsche mit. Wie hast du es denn dann, wie kann man therapeutisch da vorgehen? Ja, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Der hat mir dann so ein Spray gegeben und da sollte ich mich dann abends von oben bis unten einsprühen. Das stank wie Petroleum, ganz ekelhaft. Hat es denn genutzt? Ja, dann bin ich nachts in ein Bettbezug reingekrabbelt und habe hier auf dem Ledersofa geschlafen. Ja, und am nächsten Morgen bin ich in die Badewanne gegangen und habe mich gebadet. Dann hat das zwar noch ein paar Tage scheußlich gejuckt, aber ist dann weggegangen. Aber die ganze Arbeit, alles, womit ich in Berührung gekommen bin, Sofakissen, Decken, alle Wäsche, die ich angab, Bettwäsche, auch von meinem Mann, alles muss ich waschen. Wie geht das denn überhaupt im Krankenhaus? Wenn jemand Kretze hat, wird er isoliert? Eigentlich müsste derjenige das ja haben. Aber es hieß ja, wir haben das gekriegt von der Haut. Ja, ist mir klar. In deinem Fall ist mir das klar. Ich meine generell, wie geht man dann vor im Krankenhaus, wenn jemand das hat? Ja, wir haben die Frau auch mit dem Zeug behandelt. Nee, ich meine nur, so generell, wenn ein Patient das hat, wird er dann isoliert oder wie? Also das weiß ich nicht. Das ist eigentlich der einzige Fall gewesen, den wir hatten. Ist, ja. Dann hatten wir noch auch mit Kopfläusen zu tun. Da habe ich auch eine Frau gewaschen, die war auch einseitig gelähmt, da hatte ich morgens gewaschen und die hatte ganz schwarze Fingernägel und dann wollte ich die Fingernägel richtig waschen. Wir ziehen ja beim Waschen auch Handschuhe an. Da, warum haben sie so schwarze Fingernägel? Sagt sie, ja, der Kopf, der juckt immer so. Aber heute kommt eine Friseuse hier ins Krankenhaus und macht mir die Haare. Ja. Dann kam mittags so eine junge Friseuse, die kam nach einem Augenblick ganz verstört bei uns ins Dienstzimmer und sagt, kommen Sie mal gucken, die Frau hat Läuse. Dann hat sie die Haare so auseinander gemacht, war alles schwarz. Und hat man die Haare gänzlich geschoren dann oder was hat man gemacht? Nein, die kriegte dann auch so eine Packung. So eine Paste drauf, ne? Auch so Jakutin ist das. Barbara, du hast aber keine Läuse im Moment und keine Kretze. Nein. Das ist wunderbar, das freut mich und beruhigt mich doch sehr. Ich hoffe, dass dir das nicht mehr vorkommt jetzt in deinem Dienst demnächst. Nein, jetzt haben wir solche Patienten das nicht mehr. Ist sehr ich habe auch vorhin gesagt, in deinem Kollegen, wir hatten auch eine septische Station bei uns oben auf der Etage und da kamen Drogenabhängige hin und auch nicht sesshafte und zum Beispiel Drogenabhängige, das waren in mehreren Fällen, die hatten ja Geschwüre an den Füßen und da kamen Maden raus. Und bei dem einen wurde sogar ein Bein abgenommen. Ne? Schlimme Geschichten. Ja. Barbara, danke für den Anruf und hoffentlich bleibst du verschont. Demnächst ich hoffe auch. Tschüss. Tschüss. Melanie, 27 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hat uns auch irgendetwas zu erzählen. zum Thema Ungeziefer. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Melanie. Melanie. Ja, ich habe längere Zeit auf Korsika gelebt. Ja. Im schönen Süden. Ja. Und hatte da eines Tages die wunderbare Erfahrung, ich habe ein Bibliotheksregal, ein Bücherregal in meiner Küche als Lebensmittelregal gehabt, komme in die Küche und gucke auf die weiße Wand darüber und was krabbelt da hoch? Eine ganze Armee weißer Maden. Und da habe ich also einen absoluten Rappel gekriegt. Wie groß waren die Maden? Auch wie kleinere Raupen, also so 1 bis 2 Zentimeter groß. Schön dick hoffentlich auch. Ja, so richtig schöne, so wie man sich die vorstellt. Fette Maden. Diese weiße Maden. Und ich wusste nun erstmal auch gar nicht, wo das herkam. Es konnte ja nur aus dem Regal kommen, habe alles durchwühlt und habe festgestellt, sie waren also fast überall drin. Also Pistazien, da war ein angebrochenes Paket Pistazien. Das ist der Wahnsinn, wo die überall reinkommen. Ich muss, da fällt mir gerade ein, ich hatte mal ein fällt mir gerade dazu ein, kannst du gleich weiter erzählen, mal so ein ekelhaftes Erlebnis mit einem, ihr kennt Hanuta, ne? Diese leckeren Plätzchen da, diese Kekse. Und ich mache dieses Hanuta-Ding auf und es kommen mir 3 dicke Maden entgegen. Also richtig fette Dinger krabbeln aus der Schokolade heraus. Ja. Aber jetzt erstmal zu dir. Ich nehme an, das sind genau die gleichen. Ja. Und zwar habe ich dann überall reingeguckt und das ist also wirklich der Wahnsinn, was die alles sozusagen zwischen ihre Zähne nehmen. Mhm. Und zwar so Tütensuppen, die fressen sich also auch durch die Alufolie und durch das Papier und das Plastik durch. Und aber woher kamen sie? Hast du es herausfinden können? Ja, ich habe es herausfinden können. Das sind kleine Motten, die sind also so grau, hell gestreift. Mhm. Also ein dunkelgrauer Streifen, ein hellgrauer und ein brauner. Mhm. So kleine, unscheinbar etwa 1 Zentimeter große Motten. Das sind diese Motten, die und sich auch gerne... Und diese Motten legen die Eier da rein und dann hast du diese ganzen Mistviecher nachher da drin. Und die findest du des Öfteren auch im Müsli? Ja, die genau. Genau, das ne? Das sind die gleichen. Müsli, Nüsse... Kakao, Reis, und da gibt Nudeln. Es nur eine Möglichkeit. Man muss alles radikal sauber machen, ne? Und putzen, die ganze Küche. Man muss genau. Und alles wegschmeißen. Alles was eventuell. Wegschmeißen. Wie lange hast du gebraucht, um die Küche wieder Vordermann zu bringen? Mindestens den ganzen Tag. Das glaube ich, und ja. Ich habe sogar das Regal auseinandergenommen. War dir das eklig, diese ganzen Maden dann wegzuwischen oder wie man das dann auch macht? Ja, also ich habe am Anfang wirklich voll den Rappel gekriegt. Ich habe erstmal meinen Freund gerufen, ich war also sowas von perplex und ich habe mich auch geschämt. Ich habe gedacht, ich hätte es vielleicht nicht richtig sauber gemacht, es lag an mir, ich wäre ein Ferkel oder sonst was. Es fiel auf die Hausfrau zurück, ne? Hast du gesagt? Ja, so ungefähr. Und erstmal auch gesagt, um Gottes Willen, was soll ich machen? Und es tat mir auch leid, so viel wegzuwerfen. Aber es ging ja nicht anders. Und im Sommer drauf hatte ich nochmal das gleiche Problem als immer im Sommer. Ja, das ist ein Sommerphänomen, glaube ich, ne? Ja, genau. Und ich dachte auch, das wäre so auf den Süden beschränkt. Aber inzwischen ich bin jetzt wieder in Deutschland, wie man hört. Und ich habe also das Problem auch hier an der Nachbarschaft und bei Bekannten also häufiger gehört, dass das also wohl auch hier jetzt inzwischen verstärkt auftritt. Mhm. Habe ich auch schon gehört. Und das, was ich halt gefunden habe, meine Lösung war ganz schlicht und einfach. Ich habe mir diese Fliegengitter vor die Fenster gemacht. Mhm. Und da man im Süden ja ständig die Fenster im Sommer offen hat, da hatte ich dann abends also auch keine Mücken mehr drin und dann auch diese Motten nicht. Und sobald ich eine davon gesehen habe, eiskalt platt gemacht. Weil eiskalt. Vorher habe ich immer gedacht, arme kleine Nachtfalter. Ja, nee. Und nachher wusste ich, was dahinter steckt. Da hört dann die Tierliebe auf, ne? Ja, aber ganz aber gewaltig. Ganz krass. Melanie, danke für deinen Anruf. Gerne. Tschüss. 1:29:40 und jetzt machen wir eine kleine Pause und ich gucke mal, ob wir hier vielleicht auch im Studio ein paar Kakerlaken haben. Dann könnte ich euch mal eine zeigen. Mal gucken. kann euch beruhigen, der WDR ist sauber. 1 Live ist auch sauber. Ich habe keine Kakerlaken gefunden. Zumindest waren sie so schnell nicht sichtbar hier für mich. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Ungeziefer. Ich möchte mich mit euch über Ungeziefer unterhalten. Über eklige Käfer und Spinnen und Kakerlaken und Läuse und Filzläuse und Wanzen. Was ist euch da schon alles widerfahren? Telefonnummer 0180 5678 111 und per Fax bin ich erreichbar unter 0180 5678 110. Eva ist am Telefon und Eva ist 46 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo. Hier ist Eva und ich bin total nervös. Ach Eva, wir schaukeln das Kind schon. Ja, also erstmal unabhängig vom Thema, ich finde deine Sendung super und ich sehe die seit Jahren und immer dann, wenn ich Zeit habe. Ja. Und jetzt kommt mir irgendwo komisch vor, dass ich ausgerechnet zu so einem unangenehmen Thema anrufe, zumindest für mich unangenehm. Aber du hast irgendwas dazu zu sagen. Ja. Ja. Und zwar, ich bin eine kleine arme Vermieterin, ja, und also kein Großgrundbesitzer oder sowas. Mhm. Ich habe also ein Haus in Köln, mhm, das ich vermietet habe und mit kleinen Wohnungen. Und da hatte ich einen netten Mieter unter anderem. Und am Sonntag, jetzt vergangenen Sonntag, rief mich ein anderer Mieter an und sagte, ab der zweiten Etage aufwärts riecht es ganz entsetzlich. Mhm. Und wahrscheinlich hat da jemand in der Wohnung eine Mülltonne, wo eine tote Katze oder ein totes Kaninchen drin hat. Mhm. Und wahrscheinlich ist er in Urlaub oder sowas und ist einfach abgehauen. Ja, und dann bin ich der Sache nachgegangen, habe mich also noch bei einem anderen Mieter erkundigt, der hat mir den Geruch bestätigt. Und dann habe ich die Polizei angerufen, mhm, hab denen das erzählt. Und die sagten, ja, das ist also für uns ein Grund hinzugehen. Und ich hatte also Hemmungen, weil ich gedacht habe, vielleicht ist derjenige nur in Urlaub und ich kann ihm nicht die Wohnung aufbrechen. Mhm. Deshalb. Aber die sagten, nee, das entscheiden wir und das nehmen wir dann auf unsere Kappe. Und dann, die sind hingegangen und eine Stunde später bekam ich einen Anruf und die sagten, ja, also da liegt ein Toter in der Wohnung. Oh. Und dann kommt dazu, dass gut, es gibt immer drei Möglichkeiten in so einem Fall, das ist natürlicher Tod, Selbstmord, mhm, oder Mord. Mhm. Und zumal der junge Mann erst 38 Jahre alt war, denkt man nicht an natürlichen Tod. Mhm. Aber es scheint wohl so zu sein, dass er wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist. Wie lange lag er denn? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also er saß vorm Fernseher, der Fernseher lief noch. Und die Fernsehzeitung lag auf der Seite vom 13. April und am Sonntag war der 25. April. Mhm. In der Zwischenzeit war es auch einige Tage mal zwischendurch warm. Mhm. Und ich bin selber nicht da gewesen, ich wohne auch nicht direkt in Köln. Mhm. Und die Polizei hat mir gesagt, also wenn man von Tausenden von Maden spricht, ist das noch reichlich untertrieben. Wo waren denn die Maden überall? So viel die Polizei mir gesagt hat, hauptsächlich an ihm. Mhm. Aber die gehen natürlich auch in die Stoffe, mhm, von dem von der Wohnung, Material, wo er drauf gelegen hat. Ja, von dem Sessel. Und ja, genau, Sofa oder Sessel und so weiter. Du hast eine solche Made nicht gesehen? Ich habe diese Made nicht gesehen. Ich kenne diese Made von Biomülltonnen und das reicht mir. Und die sind sehr dick wahrscheinlich, ne? Und die sind ekelhaft. Mhm. Das ist ja auch ein Unwahr. Man sieht eine und ekelt sich, aber da sind wohl Tausende. Mhm. Und du bist Hausbesitzerin. Ich bin Hausbesitzerin. Jetzt muss sich ja irgendjemand darum kümmern, dass das alles gereinigt wird. Ja, und das ist also alles eine sehr ungeklärte Angelegenheit, weil die Wohnung ist beschlagnahmt, weil also die Leiche so verwest ist, ja, dass sie nicht anhand eines Fotos identifiziert werden kann. In dieser doch relativ kurzen Zeit so verwest? Ja, durch die vielen Maden. Und auch durch die, ich meine, wir ärgern uns immer über das kalte Wetter, mhm, aber für die Maden ist es warm genug. Ja, ja. Na, es und, gab und, ja zwischendurch auch wärmere Tage. Ne? Ja, mhm, genau. Mhm. Und ich fühle mich total schlecht in angesichts dieses Gedanken. Erstens mal war das ein total netter junger Mann. Mhm. Jetzt sag mir doch mal mit der Wohnung, wie das da weitergegangen ist. Ja, wie das da weitergeht, ist also folgendes. Ich bin nur am Hin und Her telefonieren zwischen Bezirkspolizei und Kriminalpolizei und Ordnungsamt und keiner ist zuständig. Aber die Leiche ist entfernt. Die Leiche ist entfernt, am selben Sonntag. Aber es darf sonst niemand in die Wohnung? Die Wohnung ist versiegelt. Also es wurde ein Schlüsseldienst gerufen, ja, dadurch wurde das Schloss ausgetauscht. Mhm. Die Kriminalpolizei hat die Schlüssel von dem neuen Schloss. Das heißt, da sind noch Maden in der Wohnung? Davon ist auszugehen. Mhm. Und ja, wie geht das jetzt weiter? Irgendwann muss jemand die Wohnung Die Wohnung reinigen. Mhm. Und das Problem ist noch, die Kripo hat mir heute gesagt, wir haben keine Verwandten gefunden. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass derjenige Verwandte hatte. Mhm. Und ich wollte dich bitten, ich weiß nicht, ob das möglich ist, ob ich über diesen Weg versuchen kann, eventuell einen Verwandten von dem Mieter zu finden. Eva, das ist jetzt sehr unpassend, sehr ungünstig, auch natürlich im Rahmen unserer heutigen Sendung und im Rahmen des heutigen Themas. Dann müssten wir das ganz anders aufbereiten. Ich würde sagen, dass da liegt die Sache sicher gut in den Händen der Polizei. Sie haben die Suche aufgegeben. Ich würde das aber jetzt doch dennoch abbrechen wollen, weil dann kommen wir jetzt in eine ganz andere Thematik und müssen uns noch zehn Minuten... Das hängt damit zusammen irgendwo, aber es ist nicht nur das. Mhm. Nur ich stehe irgendwann vor dem Problem, wenn keine Verwandten gefunden werden, dann übergibt mir irgendwann die Polizei den Schlüssel. Und du musst es selbst alles machen. Und dann muss ich die Maden entsorgen. Und es geht mir nicht nur darum, auf der einen Seite ist es der Ekel, auf der anderen Seite ist es aber auch, dass ein wirklich netter Mensch war, zu denken, der wird irgendwann verschacht, ohne zu wissen, dass er verwandt. Und ich weiß, dass er verwandt hat. Ein sehr unangenehmes Thema oder ein Zusatzthema zum, wenn man an Ungeziefer denkt. Ne? Eva, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, gut, tschüss. Ja. Tschüss, mach's aus, gut. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Sandra. Hi. Sandra, schönen guten Morgen. Jo. 19 Jahre bist du alt? Genau. Ja. Jo, und zwar, ich habe vorher mal in einer Altbauwohnung gewohnt. Ja. Und die war unterm Dach. Mhm. Und das war so zwischen, ja, Frühling, Sommer war das. Und es war ein fürchterlicher Gestank auf einmal in meinem Badezimmer. Und da habe ich einen gelben Sack oben stehen gehabt. Und habe mir gedacht, ja, gelber Sack, okay, raus damit. Rausgebracht, war der Gestank weg. Wie gelber Sack oben stehen da? Was war denn in dem gelben Sack drin? Ja, eben, was im gelben Sack reingehört, eben ganz normal. Also der Müll eben. Mhm. Ja, und da habe ich den rausgepackt und da war der Gestank dann plötzlich wieder da. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen. Ich sag, das gibt's doch gar nicht. Ich wäre schon mal Klodeckel da zusammengeknallt, weil es eben fürchterlich gestunken hatte. Mhm. Was für ein Geruch war das denn? Also, man kann es einfach nicht sagen. Also, es war einfach, wie soll man sagen, Ekelgestank einfach. Mhm. Ja, und auf jeden Fall dann. Bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, in meiner Wand, wo die Fliesen auch waren, war eine Sperrholzplatte eingebracht, weil die angeblich beim Sturm, da die Fliesen mal rausgefallen sein sollten von meinen Vermietern her. Mhm. Ja, und da habe ich diese Wand aufgemacht und da kam mir ein Gestank von Verwesung entgegen. Das war schon nicht mehr schön. Dann bin ich die Klappe zugemacht, mein Freund hat mir auch gesagt, ich so, du komm mal her, ich weiß, wo der Gestank herkommt. Ja, und er sagt da so, ja komm, geh runter zu den Vermietern und sag denen das eben. Mhm. Ja, ich runtergegangen, ich so, das stinkt da oben und da kommt aus der Klappe raus, aus dieser Luke, ne? Mhm. Ja, guck mal, was das ist. Ja, Taschenlampe mit da oben gekriegt und dann den Krückstock von dem alten Mann, also von meinem alten Vermieter. Der war 80, war der schon. Mhm. Ja, und auf jeden Fall dann mein Freund reingeguckt und da lagen Teppiche und so weiter drin und da sag ich noch zu ihm, ich so, oh, was sagt er denn, Teppich? Teppiche lagen da drin, also richtig Teppiche und so ein paar Tüten lagen da drin. Wo lagen die drin? Das war, wenn man sich jetzt ein Dach vorstellt. Und dann, das ist ein Dachgiebel gewesen, an der Seite war das, und dann kam da ganz normal diese Mauer, diese Wand. Mhm. Ja, und da waren auch dann an der Seite die Fliesen angebracht. Mhm. Und was war neben der Teppiche, stinken ja nun nicht? Ja, ganz genau, und das habe ich mir auch gedacht. Und auf jeden Fall, da gucke ich auf den Boden, ich so, oh, was ist das? Maden? Maden sind übermaß, die kochen plötzlich überall hin, das waren so Fußbodenleisten, so Holz waren so Stangen. Da sind die überall drunter gekocht. Ich so, da kann was nie sein, ne? Ihr seid der Sache sicher auf den Grund gegangen. Was war dahinter? Was lag da? Ja, wir haben Rattengift gefunden und da lag eine tote, zerfressene von Maden, eine tote Ratte. Und daher kam der Gestank? Ja. Davon kamen die Maden? Ganz genau. Was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben mit diesem Krückstock dann erstmal die Teppiche rausgeholt, daraufhin, dass noch mehr Maden rauskamen, die in meinem Badezimmer schon rumkochen dann. Ja, und auf jeden Fall, dann haben wir dann mit diesem Krückstock und mit einer alten Tüte haben wir dann eben diese Ratte da rausgeholt aus der hintersten Ecke. Ach, wie ekelhaft. Das war echt. Lassen wir es dabei. Zum Thema Ungeziefer, Sandra war das. Vielen Dank. Okay, tschüss. Ciao. Renate, 46 Jahre. Schönen guten Morgen. Renate. Hallo? Ja, hallo. Grüß dich. Renate. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Ja. Um irgendwas Unangenehmes zu erzählen. Nein, gar nicht. Du magst Ungeziefer. Ich finde das so unangenehm, das Thema, dass ich mal was Lustiges erzähle. Ja, schieß los. Obwohl wahrscheinlich jetzt Tierschützer mich wahrscheinlich steinigen werden. Ne? Naja, die sind immer sehr extrem. Ja, ja, klar. Aber ich denke, bei Kakerlaken ist das was anderes. Ja, die sind ja so jeck, dass die selbst Kakerlaken beschützen wollen. Auf jeden Fall, ich habe den ersten Kontakt mit Kakerlaken gehabt, so 76 war das. Mhm. Einmal Bulgarien und dann darf man auch mal rüberfahren nach Istanbul eben halt. Und da habe ich Kakerlaken kennengelernt auf dem Schiff, wo man zweimal übernachten musste. Mhm. Und habe mein ganzes Haarspray natürlich, damals hatte man ja noch toupierte Haare und so, ne? Mhm. Mein ganzes Haarspray verbraucht eben halt und die Nacht nie geschlafen. Eben Moment, stopp. Du hast das Haarspray verbraucht? Du hast die Kakerlaken mit Haarspray eingesprüht? Ja, dann fielen die runter. Dann waren die plötzlich leblos. Ne? Aber nur für eine Weile wahrscheinlich, ne? Die waren erstmal kurz bewusstlos. Nee, die waren wirklich weg. Ne? Ehrlich, es kamen aber immer neue, ne? Mit profanem Haarspray? Ja, wirklich, die sind runtergefallen. Das verklebt denen vielleicht irgendwie die Augen, oder ja, die sind runtergefallen. Ah, ja. Ne? Aber es kamen ja neue, die haben die ganze Verwandtschaft aufgesucht und uns angerufen und sagen, kommt mal hier, bekämpft uns einer. Naja, das war die unangenehme Sache eben halt. Jahre später eben halt, Schaumburg-Lippe war das, da habe ich in der Gastronomie gearbeitet und plötzlich in der Küche auch eine Kakerlake. Und ich habe das einem Bekannten erzählt, der auch in der Gastronomie tätig war. Und der sagte, sag das nicht, um Gottes Willen, ne? Und dies und das, sammel die für mich. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was er wollte. Lebend. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich mal 4 Stück für ihn in eine Streichholzschachtel gesammelt, habe ihm die übergeben. Ja. So 3 Stück waren für ihn also uninteressant, aber die 4. war ganz toll. Und ich Lebend, ne? Eine Lebende, ja, Leben. Die waren alle lebend. Ne? Und auf jeden Fall sagt er so, heute Abend gehen wir jetzt mal zu der und der Fete eben halt. Und war eine riesen Fete. Und er sagt dann so, jetzt gehen wir mal da hinten und zu der Ecke. Und da sind noch ein paar Freunde, die auch Kakerlaken mitgebracht haben. Mhm. Ich sag, was wollte er denn damit? Ja, ein Kakerlakenrennen, hat er gesagt. Ne? Mhm. Und dann hat er diese Kakerlaken rausgenommen, diese große, die ich da nun gefunden habe, eben halt genommen. Ja, dann hat er kurz mal eben zwischendurch gesagt, euer Radio oder Fernseher ist nicht kaputt, falls es rauschen sollte im Hintergrund. Ich habe das Fenster hier aufgemacht und ein Zug fährt hinter unserem Studio entlang. Bei mir nicht. Ja, bei dir vielleicht. Ja, nee, ihr hört das auch schon. Okay, weiter. Naja, auf jeden Fall saßen dann die Leute, brachten ihre Schächtelchen da, 12 Leute waren das, brachten ihre Schächtelchen raus mit den Kakerlaken, haben so eine kleine Linie dahin gesetzt und dann haben die Kakerlaken festgehalten und dann haben die ein Streichholz oder auch ein Feuerzeug genommen und so ein bisschen so, Feuer unterm Hintern gemacht. Also nicht, dass die verbrannt wurden, nur dass die ein bisschen schneller laufen eben halt. Und dann habe ich doch tatsächlich meine Kakerlake, die dicke, ne? Die größte, die er rausgesucht hat, hier doch tatsächlich 1500 Mark gebracht. Und ich bin mit 500 Mark an Anteil nach Hause gegangen. Also es war ein Kakerlakenrennen. Ein Kakerlakenrennen. Ich meine, auch wenn man Kakerlaken überhaupt nicht mag, das ist schon ein bisschen tierquälerisch, ne? Muss man sagen. Nein, die wurden ja nicht verbrannt. Naja, aber so ein bisschen haben sie sicher doch abgekriegt. Ne? Nein, die sind nur schneller gelaufen, um dem Feuer zu entkommen. Sagst du jetzt so? Nein, diese Kakerlake jetzt selber hat ja hinterher noch ein anderes Rennen auch noch gewonnen. So, ja. Nein, dieser Bekannte jetzt, muss ich dazu auch sagen, wie andere jetzt irgendwie Schildkröten halten oder was weiß ich. Der hat so ein Terrarium oder wie das heißt. Mhm. Und hat die da drin und füttert die auch, ne? Damit die richtig schön groß werden. Und damit macht er immer dieses Ding. Oder lass uns doch nochmal auf diese Siegerkakerlake zurückkommen. Was geschah denn dann hinterher mit ihr? Wurde sie zertreten? Oder was Nein. Die hat er ja wieder mit reingepackt eben halt. Ne? Hat die mit nach Hause genommen? Und hat die mit nach Hause genommen. Hat die gefüttert, gehegt und gepflegt? Ja, trainiert genau. Wahrscheinlich zu Hause fürs nächste Mal. Das ist auch Blödsinn, aber für mich waren damals 500 Mark viel wert. Halt. 500 Mark durch eine Kakerlake? Durch eine Kakerlake. Seitdem bist du eine Freundin der Kakerlaken wahrscheinlich. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nie. Nur, das war so trist jetzt, die Sendung. Sonst sind seine Sendungen immer so gut. Und also, heute war das Thema so trist, da habe ich gedacht. Hast du gedacht, da muss jetzt mal was Lustiges muss da jetzt mal rein, was aufgefallen ist. Hab ich gedacht, ja. Das war auch eine gute Idee und schön, dass du durchgekommen bist. Ja, tschüss, Renate. Ich auch. Okay, tschüss. Ciao. Ach, noch eine Renate. Jetzt ist eine Renate dran, die ist 68. Hallo. Hallo, Florian. Ja, Renate, hi. Ja, hallo. Renate, du musst bitte deinen Fernseher oder das Radio ganz leise stellen. Ja, ich mach's ganz leise. Okay. Das erzählen wir euch seit 3 Jahren, aber ihr werdet es nie so richtig lernen. Renate, zum Thema Ungeziefer. Ja, helfen am besten Lavendelblüten. Wie? Ja, ich habe auf Messen gearbeitet und habe unter anderem auch mal an einem Stand Lavendelblüten verkauft. Ja. Und wir waren auf einer kleinen Dorfmesse mal. Und da kamen so viele Bauerntypen so und kauften Lavendelblüten gegen Ungeziefer. Gegen Ungeziefer aller Art? Ja, alles so Kleinzeug, nicht? So wie Silberfische oder Ameisen. Und eine Kollegin, die hat in Heilbronn in einem Hotel gewohnt, die kam einen Morgen und sagt, ich habe ganze Hotelzimmer voll Ameisen, die marschieren an der Wand entlang, über dem Schreibtisch, alles. Und dann hat sie die Lavendelblüten mitgenommen. Mhm. Und am anderen Morgen war alles weg. Was macht man dann mit den Lavendelblüten? Ausstreuen. Ausstreuen einfach. Da wo sie marschieren. Und fressen die davon? Und nein, die mögen den Geruch nicht. Die mögen den Geruch nicht. Ja. Die verziehen sich sofort. Hilft das denn auch bei Kakerlaken zum Beispiel? Kakerlaken weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich habe wohl gehört gegen Spinnen oder Ameisen. Und also, das ist jetzt der ultimative Tipp von Renate. Ja. In Sachen Kleinungeziefer. Ja. Lavendelblüten. Ja, Lavendelblüten auch schon. Müssen aber frisch sein. Keine abgelagerten. Und wo kriegt man frische Lavendelblüten? In Reformhäusern oder in Drogerien. Ja. Mhm. Ich danke dir für den guten Tipp. Ja. Vielen Dank, Renate. Tschüss. Okay, und duftet noch, ne? Was? Und duftet sogar. Und duftet zudem noch, ja. Uns riecht das ja gut, ne? Ja. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Schön, danke schön. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. Tschüssi. Thorsten, 26 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, ich muss erstmal ein fettes Lob für deine Sendung machen. Danke. Super. Auf jeden Fall. Thema Ungeziefer. Ja. Da hatte ich in meiner letzten Wohnung ein paar Probleme mit. Mhm. Und zwar, war so, ich, hab da zur Miete gewohnt, habe auch Arbeit gehabt, da wo ich arbeitslos konnte die Wohnung nicht mehr halten. Mhm. Und dann habe ich dann ein halbes Jahr auch ohne Strom gelebt und so und mehr oder weniger nur zum Pendler hingegangen. Mhm. Und der Vermieter hat mir dann auch schon ein paar Mal gedroht, mir den Schlüssel wegzunehmen. Ja. Weil er halt noch Mieten zu kriegen hatte von mir. Mhm. Ne? Ja. Und also es war so doll, dass man dir sogar den Strom abgestellt hat. Ja, ich konnte gar nichts mehr bezahlen. Gar nichts mehr bezahlen, Ja, und auf jeden Fall hatte ich dann Müll gestapelt, sag ich mal, weil ich musste den Müll dann halt unten, aber noch eine Bäckerei, und da musste ich den Müll halt hinten immer, die Mülleimer standen hinten dann direkt am Eingang in der Bäckerei und dann sind wir halt rumgerannt und da wollte ich halt nicht dem begegnen, so, weißt du? Achso, das heißt, du musstest dann, weil du dem nicht begegnen wolltest, deinen Müll oben in deiner Wohnung lassen. Ja, so ungefähr, ja. Ja. Genau, ja, und dann haben sich dann halt nach der Zeit so ein paar Fliegen da. Ach was. So. Ja, sieh an, ja. Ja, leider auch, ja. Ja, und dann? Ja, und dann, dann habe ich eine Zwangsräumung gekriegt, musste da raus. Mhm. Ja, und ja, da sollte irgendwann um 8 Uhr oder so, sollte da einer kommen und so. Ja, ich habe vorher ein bisschen aufgeräumt, sag ich mal so. Ja, ich hab die ganzen Müllsäcke im Kleiderschrank und so. Wie bitte im Kleiderschrank? Ja. Alles reingepackt. Mhm. Ja, bist du aber auch seltsam drauf gewesen, ne, wenn du das getan hast. Wieso seltsam? Na hör mal, wer tut denn den Müll in den Kleiderschrank? Ja, ich habe alles so, den ganzen Kleinkram so, alles da reingepackt. Mhm. Na gut, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, ich bin dann abgehauen, ja, und dann das Resultat war, dass ich dann anschließend ein halbes Jahr auf Straße gelebt habe. Mhm. Und ja, jetzt wohne ich in einer anderen Stadt so und habe wieder einen Job, eine Wohnung. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, ja, war nicht so lustig da. Also zum Thema Ungeziefer, es gab wahrscheinlich eine riesige Flieginvasion, weil du, fauler Sack, einfach den Müll nicht runtergetragen hast. Ja, so ungefähr, ja. Hoffentlich passiert das nicht normal. Nee, also jetzt bringe ich den Müll immer raus. Also das war mir eine Lehre. Also, sehr, sehr, sehr löblich. Auf jeden Fall. Tschüss, Thorsten. Tschüss. Du mir an? Ja. Jetzt ist er weg. Petra ist 42 und jetzt dran. Hallo. Ja, hallo. Bin ich? Hörst du mich? Du bist und ich höre dich. Ja, genau. Ja, okay. Ja, ich bin 42. Ja. Ich bin Tierärztin von Beruf. Ja. Ich bin zurzeit arbeitslos, hatte aber mal eine Kleintierpraxis. Ja. Und das, was für mich so am schockierendsten und ekeligsten war, das war, dass ein lebendiges Kaninchen... Petra, kannst du noch bitte näher an den Telefonhörer gehen? Wann hört ich hier? Ich bin direkt an Ja, Telefon jetzt, hier. Jetzt ist es viel ja, besser. Ja, ich versuche lauter zu sprechen. Ja, bitte. Also du bist Tierärztin gewesen und... Bin ich noch und hatte eine Kleintierpraxis. Mhm. und da hat man mir ein lebendiges Kaninchen gebracht, das von Fliegenmaden befallen war. Also so, das kann vorkommen, das habe ich auch schon im Studium gehört, dass Fliegen, sind spezielle Arten von Fliegen, die legen ihre Eier praktisch so um den After rum beim Kaninchen, vor allem im Sommer und wenn die Durchfall haben, passiert das. Und dann schlüpfen die Maden und fangen an, die Haut anzufressen. Also die Maden leben quasi unter der Haut des Kaninchens. Ja, ja, die leben praktisch, die fressen sich in die Haut rein. Und vor allem so um die After und Region Geschlechtsorgane herum. Das muss dann für das Tier auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Ja, ne? Ja. Und bis der Besitzer das merkt, da sind dann so viele, die sind dann auch total, der Besitzer ist auch total schockiert und was kann man denn dann medizinisch machen? Ja, dann? Man kann schon, man kann die Maden abtöten. Wie macht das? Das habe ich auch gemacht, da gibt es eben spezielle Desinfektionsmittel, was ich hatte, das habe ich auch abgewaschen damit. Also die Maden habe ich alle weggewaschen also und abgetötet. Man konnte die Maden richtig sehen, wie die aus dem Kaninchen rauskrabbelten. Da waren auch, die Haut war richtig zerfressen. Das kann nicht nur die Haut, sondern auch die Muskulatur teilweise schon, war richtig angefressen. Haben die sich dann auch noch verbreitet? Also haben die waren dann nur in dem Bereich, also Afterbereich. Also rum, aber ziemlich für ein Kaninchen halt ziemlich groß. Das ging dann also auch bis zum Unterbauch ran. Hast du dieses Kaninchen, von dem du jetzt erzählst, retten können? Nein, leider nicht. Also es hat zwar die ersten paar Tage überlebt. Ich konnte auch alle Maden absammeln und abtöten. Das war, irgendwo war das für mich zwar auch eine Genugtuung, dass ich die fiesen Maden abtöten konnte, aber leider konnte ich das Kaninchen nicht retten. Und im Nachhinein ist mir das auch noch sehr nahe gegangen. Denn ich weiß noch, ich kann mich an die Situation erinnern, dass die Frau am zweiten, dritten Tag im Wartezimmer saß und ich habe ihr dann gesagt, ja, sie kann dann, wenn, ich hatte noch einen Hund auf dem Tisch, sie kann dann mit dem Kaninchen kommen. Plötzlich hörte ich einen Schrei im Wartezimmer und dass sie Hilfe, Hilfe schrie. Ich bin dann rausgestürzt, habe das Kaninchen gleich reingenommen und dann hat es nur noch gezuckt und ist dann gestorben, obwohl ich die Wunde eigentlich versorgt hatte und die auch angefangen hatte zu heilen. Woran ist das Kaninchen dann letztendlich? Ich nehme an, dass dass es geschwächt war und dass diese Maden auch Giftstoffe in das Kaninchen. Kann das denn bei anderen Haustieren, bei Katzen oder bei Hunden? Ja, eine Katze habe ich auch mal. Eine Katze, die war allerdings schon, kann ich sagen, im Koma. Also das, so halbtot lag die im Garten. Da wurde ich auch hingerufen und bin dann, und als ich dieser war, die wirklich auch schon zur Hälfte schon zerfressen von den Maden. Auch von diesen von diesen Maden. Also ich kenne es auch von Schafen. Das sind eben alles Tiere, die so Hautfalten um die Afterregion haben. Und was man also da bei den Leuten, wenn jemand Kaninchen, kleinen Kaninchen fällt, so Zwergkaninchen für die Kinder, man sollte auf jeden Fall darauf achten im Sommer, dass die keinen Durchfall haben. Also dass man dann auch immer die Afterregion sauber hält und möglichst auch den Durchfall bekämpft. Begünstigt denn der Durchfall den Befall wiederum? Ja, ja. Ja, wie kommt das? Es ist wahrscheinlich einmal eine Schwächung des Immunsystems. Ach so, und zum anderen durch den Geruch, durch den Kotgeruch werden die Fliegen ja auch angelockt. Ach so, ja, ist klar. Ja auch so, da wo ein Klo ist oder wo eine Toilette ist oder Müll, da sind ja auch mehr von, und das sind diese Fliegen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, bei Müll, das sind so welche, die glitzern so schön, so wie so metallisch, so blau und grün metallisch. Die sind die Verursacher. Das sind so verwandte Arten, die im Müll sind. Ja. Das sind so Sorten, die eben auch die Tiere so richtig bei lebendigen Leib. Aber und ich meine, ich habe schon als Tierärztin habe ich ja viel gesehen, aber das war so das, was mich am meisten so richtig, wo ich wirklich schlucken musste und auch was mich jetzt noch schockiert und Petra, ekelt, wenn ich dran denke. Ja, hast du Ekel auch, ja? Ja, richtig ekel. Wenn an einem lebenden Tier was krabbelt, so Maden krabbelt. Naja, das gibt es ja an lebenden Menschen, haben wir gerade gehört. Ja, das finde ich noch schlimmer. Ne? Als ich das gehört habe, da ist mir das auch eingefallen wieder. Ne? Hast du vielleicht noch zum Schluss einen Tipp an zum Beispiel Katzenbesitzer, worauf sie achten sollen, dass man das, wie man das möglichst frühzeitig erkennt? Katzen ist eigentlich weniger. Also am meisten gefährdet sind eigentlich Kaninchen und Schafe auch. Aber ich denke, die Schafhalter, die Schäfer, die wissen eigentlich Bescheid. Und die Kaninchenbesitzer, auf was sollen die besonders achten? Darauf soll im vor allem im Sommer darauf achten, dass sie immer mal gucken, mal auch unterm Schwanz gucken, ob da irgendwas ist. Vor allem, wenn die... dass sie keinen Durchfall haben. Also oder wenn manchmal ist, sind ja auch die Haare dann so von Kot verklebt, dass man die auf jeden Fall hinten rum um den Hintern schön sauber und trocken hält, im Sommer vor allem. Petra, danke für deinen Anruf. Ja. Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Jetzt haben wir noch Jennifer. Und Jennifer ist 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Jennifer. Oh, ich freue mich so, dass ich durchgekommen bin. Ja. Das fand ich ganz gut. Erzähl mal. Oh, ich habe eine äußerst ekelerregende Geschichte. Ehrlich? Da kriege ich, schon Gänsehaut, wo die Melanie schon von erzählt hat. Das war die zweite Anruferin. Ja. Und zwar habe ich vor ungefähr 2 Jahren im Sommer Frikadellen gemacht. So, und dann haben wir Mittag schön gegessen, war auch prima lecker. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, dann essen wir abends noch. Nur jetzt habe ich nicht gedacht, die im Kühlschrank zu packen, dann habe ich die im Backofen gepackt. Wie? Im Backofen gestellt. In den Backofen gestellt, ja. Einfach im Backofen gestellt. Ja. So, und dann wollten wir abends essen, haben wir aber nicht gemacht, weil wir waren satt. Ist der Sommer, dann isst man sowieso nicht so viel. Ja, und dann kam meine Mutter am nächsten Tag. Und da sage ich so, ach, weißt du was, ich habe noch Frikadellen hier jetzt vor dem warmen Wetter, dann sind die bestimmt, ist da bestimmt ein Stich, man kann für den Hund nehmen. Weil Hunde können das ertragen, das ist absolut kein Problem, wenn die einfach alt sind. Und ja, das war absolut heftig. Dann haben wir das natürlich auch vergessen, ihr die mitzugeben abends. Ja, und dann habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Und am nächsten Tag, nachmittags war das, wollte ich Pizza backen. Und dann sage ich, ach scheiße, jetzt habe ich die Frikadellen hier noch drinne. Ich so, und zu meinem Mann gesagt, ich so, hier, schmeiß sie mal in Müll, bitte. Und dann sagte, ey, hör mal. Ich so, was soll ich hören? Hör mal, eine Frikadelle. Das hat so ekelerregend geschmatzt, so. Richtig ekelig. Und ich, ey, da sind Maden drin, bring die bloß im Müll. Ne? Diese Maden haben Geräusche gemacht, oder? Ja, die schmatzen, aber es ist richtig unangenehm. Das die Maden schmatzten bei dir im Backofen? Nein, in den Frikadellen auf dem Teller. In den Frikadellen, ist mir klar, aber die Frikadellen standen ja im Backofen. Ja, eben. Ich weiß nicht, ob da eine Fliege reingekommen ist, muss wohl gewesen sein. Und ja, weil ein Backofen hat doch einen Lüftungsschlitz, damit der Dampf rauskommt, damit das dann nicht am Verquarten ist. Backofen, ja, und dann auf jeden Fall habe ich dann die Pizza im Backofen geschmissen, schön angemacht. Und so nach 5 Minuten wollte ich mal gucken gehen, dann gucke ich, was fällt denn da runter? Gegrillte Maden. Ich mache den Backofen auf, oben am Backofen, wo die Heizstäbe sind. Alles voll. Die Pizza musste ich wegschmeißen. Ich meine, wäre ja noch eine besondere Kreation gewesen, ne? Pizza mit gegrillten Maden. Ach nee. Wenn da Krabben drauf gewesen wären, wäre es gar nicht groß aufgefallen. Krabben und dann gegrillte Maden dazu. Mag warum ich auch nicht? Machst du auch nicht, ja. Das ist dir aber eine Lehre, ne? Im Sommer keine Frikadellen in den Backofen zu stellen. Ja, auf jeden Wozu Fall. Hat man denn Kühlschränke? Ja, ne? Auf jeden Fall habe ich dann... Du Hausfrau, das musst du aber wissen, Mann. Ja, ist ja gut. Also ich habe es mir gemerkt seitdem. Und dann auf jeden Fall habe ich dann die Pizza rausgenommen, weggeschmissen, klar. Und dann habe ich Backofen auf 250 Grad gestellt im Backofen. Das war's dann für die Magen. Ja, aber da sind auch welche rausgekommen, die liefen dann in die Küche rum. Mann. Und die musste man kaputt machen und das war so ekelig. Jennifer, danke für den Anruf und ne, zieh Lehren daraus. Ja, ich wollte dir noch sagen, ich finde dich super, du bist, auch wenn es ernste Themen sind, super mitfühlend. Ich danke dir sehr herzlich. Das macht weiter so. Wir müssen Schluss machen. Tschüss, Jennifer. Ja, alles klar. Tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen sind wir mit einer offenen Talk-Radiosendung, also nicht ausschließlich zum Thema Ungeziefer, sondern dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr wie gewohnt euch bei mir melden. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage Tschüss bis morgen. Bye bye.